Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. The last thing that Peter said that we have to run away from, not live by. Petrus nennt uns die letzte Sache, nach der wir nicht leben, sondern davor weglaufen müssen. The Passion calls the worship of demons, but the Greek calls it idolatry. Die Passion nennt es die Anbetung von Dämonen, aber im Griechischen heißt es Götzendienst. Now, let's talk a little bit about the word idolatry. Lass uns ein wenig über das Wort Götzendienst sprechen. You know, idolatry in the sense of the Bible, it means to bow to any other god than to the real and only God. Götzendienst im Sinne der Bibel bedeutet, sich vor einem anderen Gott als dem wahren und einzigen Gott zu verneigen. That's what it means. Das bedeutet es. Now, since there is only one God, which is the creator of the heaven and the earth, da es nur einen Gott gibt, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, and, you know, demons try to be God, und Dämonen versuchen, Gott zu sein, that's why the devil was thrown out of heaven, because he wanted to have the place of God. Deshalb wurde der Teufel auch aus dem Himmel geworfen, weil den Platz von Gott einnehmen wollte. Remember that. Merkt ihr das? Now, because of that, aus diesem Grund, there are some places that translate it as the worship of demons. Gibt es einige Schriften, die es als Anbetung von Dämonen übersetzen? But I want you to listen carefully. Ich möchte, dass du genau zuhörst. God is the only one we worship. That means the only one we bow to and surrender to. Gott ist der Einzige, den wir anbeten. Das heißt, der Einzige, vor dem wir uns verneigen und dem wir uns hingeben. And therefore, from my understanding of the Bible, deshalb ist nach meinem Verständnis der Bibel, idolatry, Götzendienst, is whenever we give that place to anything or anyone. Wenn wir diesen Platz einer Sache oder irgendjemandem geben. To anything or anyone. An irgendetwas oder irgendjemanden. So, let's imagine, stellen wir uns vor, that I make my job my God. Ich mache meine Arbeit zu meinem Gott. I serve my God, I serve my job, I bow to my job. Ich diene meinem Gott, also ich diene meiner Arbeit, ich verneige mich vor meiner Arbeit. The Bible calls this idolatry. Die Bibel nennt das Götzendienst. Do you know, there are people who have their spouses as their idol. Es gibt Menschen, die ihren Ehepartner zum Götzen haben. There are people who have their Christian ministry as their idol. Es gibt Menschen, deren Götze ihr christlicher Dienst ist. There are people who have their church as their idol. Es gibt Menschen, die ihre Gemeinde zu ihrem Götzen haben. Anything or anyone can become your idol. Alles und jeder kann zu deinem Götzen werden. Now, the Passion says this is worship of demons. Why? Die Passion beschreibt es als eine Anbetung von Dämonen. Warum? I believe the reason why they say it is because whenever we bow to anyone else apart from the King of Kings, ich denke, sobald wir uns vor jemand anderem als dem König der Könige verbeugen, we are now surrendering to another kingdom. Geben wir uns automatisch einem anderen Reich hin. There's only the kingdom of light and the kingdom of darkness. Es gibt nur das Königreich des Lichts und das Reich der Finsternis. And just because you make it look pretty or use the right words, doesn't mean it is correct. Nur weil du etwas schön aussehen lässt oder die richtigen Worte benutzt, heißt das nicht, dass es richtig ist. There are many Christians who do the wrong things trying to use the right words. Es gibt viele Christen, die falsche Dinge tun und versuchen, die richtigen Worte dafür zu benutzen. You know, I'm doing this really for the Lord. But in reality, they're chasing after their own success. Ich mache das wirklich für den Herrn. In Wirklichkeit jagen sie nur ihrem eigenen Erfolg hinterher. The Lord wants me to prosper, therefore I'm doing this business. Der Herr will, dass es mir gut geht, deshalb mache ich dieses Geschäft. And then we do business deals that God would never want us to do. Dann schließen wir Geschäfte ab, von denen Gott sicher nicht will, dass wir sie machen. So remember. Denk daran. Peter is saying you have lived too long like this, don't worship any other demons. Petrus sagt, du hast zu lange so gelebt, bete keine Dämonen an. So don't bow to anybody as your master, only to Jesus. Verneig dich vor niemandem als deinem Herrn, sondern nur vor Jesus. Once I understood what idolatry really is, nachdem ich verstanden habe, was Götzendienst wirklich bedeutet, I have decided that I will not bow to a human being or to a thing except for Jesus Christ. Habe ich beschlossen, mich vor keinem Menschen oder irgendeiner Sache zu verbeugen, außer vor Jesus Christus. Do you know what? Weißt du was? As a Christian minister, I used to live in idolatry. Als christlicher Pastor habe ich im Götzendienst gelebt. It was shocking for me to find out. Es war ein Schock, als ich das herausfand. Because I was not even aware of it. Denn ich war mir dessen nicht einmal bewusst. Do you know what my idol was? Weißt du, was mein Götze war? My ministry. Mein Dienst. My ministry. Mein Dienst. My success before the people. Mein Erfolg vor den Menschen. There are so many people who live in idolatry and don't even know it. Es gibt so viele Menschen, die in Götzenverehrung leben und es nicht einmal wissen. So idolatry means Götzenverehrung bedeutet anything or anyone who has the place that God is supposed to have alone. Dass irgendetwas oder irgendjemand den Platz einnimmt, den eigentlich Gott allein haben sollte. So if you bow to a human being instead of to Jesus, you're living in idolatry. Wenn du dich vor einem Menschen statt vor Jesus verbeugst, lebst du im Götzendienst. If money is telling you which decision you have to make, you are living in idolatry. Wenn Geld dir vorschreibt, welche Entscheidung du zu treffen hast, dann lebst du im Götzendienst. If your husband or your wife is telling you what decision to make, even God is telling you something different, you're living in idolatry. Wenn dein Ehemann oder deine Ehefrau dir sagt, welche Entscheidung du treffen sollst, obwohl Gott dir etwas anderes sagt, dann lebst du im Götzendienst. If your leader is telling you which decision you make and God is telling you something different, you are living in idolatry. Wenn dein Leiter dir sagt, welche Entscheidung du treffen sollst, Gott dir aber etwas anderes sagt, dann lebst du im Götzendienst. So Peter says, away from that. Petrus sagt, weg damit. My friend. Mein Freund. The moment anybody comes to me, in dem Moment, wo jemand zu mir kommt, and says, you know, I believe God wants me to do that. Und sagt, weißt du, ich glaube, Gott will, dass ich das mache. I always let these people go. Lass ich diese Leute immer gehen. You know, why? Warum? Because they must bow to God alone. Weil sie sich allein vor Gott beugen müssen. What have we done? Was haben wir getan? People said, I believe the Lord told me to do this. Others think, actually, I don't agree with that. Leute sagen, ich glaube, der Herr hat mir gesagt, ich soll das tun. Andere denken, eigentlich bin ich damit nicht einverstanden. Then they try to convince them to do something different. Sie versuchen sie dann zu überzeugen, etwas anderes zu tun. Don't do that. You're trying to motivate people to commit idolatry. Tu das nicht. Du motivierst damit Menschen zum Götzendienst. But Reinhard, what is if they are wrong? Aber Reinhard, was ist, wenn sie sich irren? Let them figure it out in the walk with Jesus himself. Lass sie das auf ihrem Weg mit Jesus selbst herausfinden. Don't bow to nobody except to Jesus. Verneige dich vor niemandem außer vor Jesus. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.